Ich begrüße euch zur Sendung Praxis und Philosophie mit Konstanze Kaiser und mir, Britta Schulze, heute mit dem Thema Moment oder der Moment. Ja, Moment von Morricone war auch das erste Stück des Liedes, was ihr gehört habt, diesmal gespielt von Royal Symphonieorchester. Und weiter gehen wir mit Buena Vista Social Club und danach beginnen wir mit dem ersten Gespräch. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Hallo. Momento, hallo. Momento, Momento. Wir sind jetzt im Moment. Im Moment. Und du sitzt mir gegenüber. In diesem Moment. In diesem Moment. Und wir sitzen in der Moritzbastei auf der Terrasse draußen, ja. Weil es ist ein schöner Ort. Ja. Ich hoffe, man hört uns ganz gut. Bühne ist gegenüber. Da ist bloß gerade überhaupt nichts los. Wir sind ganz alleine hier auf dieser Terrasse. Und du sitzt mir gegenüber im blauen FDJ-Hemd. Ich fasse es nicht. Du hältst es durch. Ich habe wieder nur Türkis an. Türkis ist ja deine Lieblingsfarbe. Du hast es dir gemerkt. Und das Blau ist auch meine Lieblingsfarbe, muss ich mal jetzt endlich gestehen. Es hat... Es ist ja gar kein FDJ-Tab, muss ich mal sagen. Nee, es ist ein tiefes Blau und es war auch ein schönes Blau, muss ich sagen. Ja. Ne? Es ist ein Elseblau. Ja. Wir waren schon mal bei Elseblau. Ja, genau. Das war sehr schön. Und ich finde auch toll, dass wir jetzt eigentlich, der Moment hat es hergegeben, dass wir jetzt hier gerade sitzen, weil wir uns ganz zentral im Zentrum treffen wollten, zentral im Zentrum. Und eigentlich wollten wir am Gewandhaus sitzen, ne? Und jetzt sitzen wir hier, weil der Moment hat uns das vorgegeben, dass wir hier an der Moritz-Bastei sitzen. Ja, weil sie kamen uns dazwischen. Zwischen Ort A und Ort B, von wo wir kamen, wo wir hin wollten, war die Moritz-Bastei dazwischen. Und da haben wir den Moment ergriffen und uns hierher gesetzt. Mhm. Ja. Moment mal. Was ist der Moment? Also was ist der Moment? Ist es eine Unterbrechung in der Zeitfolge, die man sich plant? Oder kann man den Moment auch planen? Der Moment, der Augenblick, das Ereignis. Irgendwie scheint es etwas zu sein, was so ein bisschen außerhalb der normalen Zeit ist. Frage ist, wenn man den Moment als Ereignis nimmt, als etwas Überwältigendes, etwas, eigentlich Unvorhergesehenes, als etwas Einmaliges vielleicht sogar, dann ist es streng genommen nicht bis ins Letzte planbar. Aber vielleicht vorbereitbar, was meinst du? Ich denke, dass das der Moment ist vielleicht nur ein Zeitabschnitt in einer Folge von vielen Zeitdingen, die passieren. Mhm. Und so wie wir jetzt uns diesen Moment Zeit nehmen, ist es ja nur eine Zeitfolge von Dingen, die vorher passiert sind und nachher passiert werden können. Und dadurch ist es vielleicht, wir wählen den aus, aber der kann ganz auch beliebig in einer anderen Zeitfolge passieren. Also du kannst jetzt dich mit jemandem treffen und dann passiert ein anderer Moment. Ist es nicht die Wichtigkeit, die man für diesen Moment erachtet? Also die Folge passiert so und so. Man lebt ja, man schläft, arbeitet, geht essen und so weiter. Und dann gibt es aber Momente, die sind sehr wichtig, die sind sehr schön und an die kann man sich erinnern. Aber es gibt ja auch Momente, die sind nicht so wesentlich, aber sie sind trotzdem Momente. Also ist es nur der ausgewählte Zeitabschnitt, denke ich, für mich. Und interessanterweise ist es vielleicht sogar der ausgewählte Zeitabschnitt, der sich verändert. Weil der Moment jetzt, den wir erleben, ist jetzt ganz wichtig. Aber in der Zeitfolge vielleicht von 2-3 Tagen ist er schon wieder in einer ganz anderen Souveränität oder Veränderlichkeit. Mhm. Ja. Und da ist dann auch die Frage der Länge des Momentes. Also was wäre für dich die Länge eines Momentes? Würde der über einen Tag zum Beispiel hinausgehen, der Moment? Ja, also wer macht den Moment? Also die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung. Mhm. Individuelle Wahrnehmung. Und wenn sie mehr als individuell wird, muss sie aber artikuliert sein. Also dann muss die Wahrnehmung artikuliert sein, sodass mehrere verstehen können, was ein Moment mal bedeutet hat oder war. Also ein Moment bricht ja gerade die Zeit. Also nämlich diese lineare Zeit, so Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und scheint sich sozusagen zu manifestieren in der Gegenwart, als Augenblick. Und was das bedeutet und wie schwer dieser Augenblick ist, das ist, glaube ich, ein ziemlich außerzeitlicher Wahrnehmungsakt, der zunächst vom Individuum ausgeht. Der Wahrnehmung des Augenblicks, ne? Also das Wort Augenblick, ich stelle mir so vor, wie man so zwinkert, also die Lider runter macht und dann wieder aufmacht und auf einmal vielleicht was ganz anderes sieht, indem man mal so kurz eine Pause einlegt, ne? So mit dem Lider runterklappen. Und das ist ja auch ein Moment. Also so, ist es eine Pause? Ist der Moment ein Bruch zwischen einer Zeitfolge, die vorher stattgefunden hat, und einer Zeitfolge, die in dem Moment auf einmal anders wird, weil man ein anderes Erlebnis hat? Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt und dir jetzt stelle. So. Ja, also wenn der Moment etwas Ereignishaftes hat, dann kann er so stark sein, dass er das ganze Leben umkrempelt. Also der Moment kann jegliche Gewohnheit, jegliche lineare Zeit, die kausal hintereinander verläuft und die planbar ist und eine Ordnung hat, die wir durchschauen und weiter planen können, das durchbricht. Und wie ein Blitz, also im Zarathustra, bei Nietzsche ist es der Blitz, der Übermensch ist ein Blitz, der sozusagen aus dem Himmel auf die Erde mit einem gewaltigen Lichtschlag uns trifft oder direkt neben uns eintrifft und wir uns so erschrecken, dass auf einmal danach alles anders sein kann, positiv oder negativ. Ja, also ich glaube, dass der Blitzschlag für den einen etwas Wundervolles und Ereignishaftes, was er auf das er vielleicht sein Leben lang wartet, ist, und für den anderen die größte Angst, um Gottes Willen, alles geht durcheinander, nein, bitte nicht. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Zerstörer von Alltäglichkeit. Ein Zerstörer von Alltäglichkeit, den Ball nehme ich jetzt mal zurück, ne? Dieses mir fiel die ganze Zeit was sehr Praktisches von mir ein. Also wo man so versucht, diesen Moment entweder nicht zu haben oder zu haben. Also schöne Momente will man festhalten. Also der Moment ist so klasse und manchmal ist es, man weiß, der wird vergehen. Und du weißt, also du kannst ihn nicht festhalten. Und dann versucht man, den zu konservieren im Gedächtnis, im Gefühl, sogar auch in Bildern. Also jeder hat ja eine andere Art, damit umzugehen. Und dann gibt es aber auch Momente, wo du genau spürst, das wird ein ganz wichtiger Moment und das wird ein ganz blöder Moment. Also zum Beispiel trennst dich von jemandem oder ein Mensch trennt sich von dir und du spürst das. Und es ist so unangenehm, aber es wird passieren, man weiß es. Und man merkt genau wie bei einer Sinuskurve, die so langsam hochgeht und dann gibt es diesen Berg. Oh, das ist ein Hubschrauber, den warten wir jetzt einfach mal ab. Merci, Hubschrauber. Und genau auf dem Berg, also man ist oben auf dem Berg und dann bricht es um. Und man weiß, die Sinuskurve geht wieder nach unten. Und dieser Moment des ganz Obenseins, den man manchmal gar nicht im Griff hat, weil es einfach passiert, wird zum wichtigen Moment, weil es in eine andere Wertigkeit umklappt. Also zum Beispiel Trennung, Beziehung. So. Ja. Bis dahin ist man noch mit jemandem zusammen und dann ab diesem Moment weiß man, es ist das letzte Gespräch gewesen und dann wird es eine andere Qualität kriegen, das Leben. Wie auch immer. Ja. Und es kann positiv, kann negativ sein, aber es wird eine andere Qualität kriegen. Und damit klarzukommen ist schon das Absoluteste, schwer. Ne? Das Absoluteste. Die absoluteste Ausdrucksweise des Moments ist der Tod. Mhm. Und was du beschreibst, sind sozusagen kleine Tode, die man aber überlebt. Im physischen Sinne jedenfalls. Ja, vielleicht ist das Leben danach ein völlig anderes. Und wenn es auf ein Gespräch hin zur Trennung geht, sogar planbar. Ja, sogar planbar, jedenfalls für dich. Je nachdem, wie der andere darüber schon Bescheid weiß, ist es für ihn wahrscheinlich etwas anderes. Also es ist sowieso der Moment und das ist, glaube ich, das Wichtigste oder eines der allerwichtigsten Eigenschaften des Moments, dass er wirklich individuell ist. Also da gibt es keine Objektivität. Das Moment, dieses Ereignis, das nimmt jeder für sich wahr. Das ist für dich was anderes als für mich und für jeden anderen auf der Welt, der das erlebt. Der Moment duldet keine Objektivität, sondern ist eine subjektive Wahrnehmung und zwar bis ins Absoluteste, wie du danach, also wie du reagierst und wie du sozusagen als Mensch danach, nach so einem Ereignis weiterlebst, das kann Gesundheit objektivierbar sein dann für andere, aber das Moment selbst, also nee, ich glaube, das ist vielleicht eins der großen oder der Charaktereigenschaften. Und noch eins, noch ganz kurz eins noch, und zwar die Charaktereigenschaft, die grundlegendste des Ereignisses als Moment ist, es tritt ein oder nicht. Thank you. fällt mir Theater ein. Ja. Also weil wir hier gerade am Gewandhaus sitzen. Ja. Und das ist ja ein planbarer Moment. Ne? Also man kennt sogar so Theater jetzt, man kennt sogar das Stück, es kann ein klassisches Stück sein. Man geht trotzdem in dieses Schauspielhaus und setzt sich in eine Reihe hin und erlebt ein Event, erlebt ein Theaterstück und weiß sogar vielleicht sogar den Text. Und dann passiert der Moment, wo man weiß, der Text, die Textstelle kommt und der Schauspieler bringt es. Und dann ist es eigentlich ein geplanter Moment. Aber jetzt fällt mir noch ein, dass das ja nicht nur der Text und die Folge ist und der Schauspieler, sondern das ist eine Riesenkomponente an verschiedenen Dingen, die darauf zukommen. Also einer, wie jetzt gerade eben, ich hüstelt neben dir, es nervt dich. Ja, oder nee, im Theaterstück so. Ne? Oder einer sitzt, hat vielleicht, die Schauspielerin hat ein Dress an, wo man sagt, oh nee, das geht überhaupt nicht. Oder es ist sehr schön warm drin oder du fühlst dich sehr wohl, wirst aber müde. Aber es ist also eine Komponente von verschiedenen Dingen, die man zwar versucht zu planen, weil man das Theaterstück angucken will, aber die im Zusammenhang immer wieder was anderes bringt. Ja, es gibt keine, streng genommen gibt es keine Wiederholung. Also 1:1. Also X ist in der Wiederholung immer X Strich. So wie jede Aufführung im Theater eine andere ist, obwohl es das gleiche Stück, die gleichen Schauspieler und so weiter, die ganzen formellen Sachen sind sogar dieselben. Trotzdem ist es zu einer anderen Zeit, im Publikum mit anderen Leuten. Es gibt niemals dasselbe noch einmal. Mhm. Also es ist eigentlich so eine Frage wie Original und Kopie. Kopie. Ja? Genau, das hatten wir schon mal als Gespräch gehabt. Und also wenn das Leben sehr vital ist, gibt es eigentlich kein Original oder Kopie. Es gibt immer das Einmalige. Mhm. Also ist der Moment ein einmaliges Ding, was sich nicht wiederholen kann, sozusagen. Ja, würdest du das so sehen? Ja. Wie ist das? Einer plant Hochzeiten, der ist Hochzeitsunternehmer. Ja. Der versucht, dieses einmalige Moment des Heiratens, was ja für viele Leute sehr wichtig ist, dass es ein tolles Fest wird, versucht er genau zu wiederholen oder zu planen und ist vollkommen in diese oder irgendeine Fahrt, irgendeine Reise, ne? So ein Touristikunternehmen. Wie schafft man es, dieses Gefühl, was hat ja auch viel mit Erlebnis und Gefühl zu tun, dieses Gefühl der Einmaligkeit, die ja gar nicht ist, weil er Routine hat darin, dieses zu planen und weil immer wieder der gleiche Zauberkünstler vielleicht auftritt. Wie schafft er es, dieses Gefühl zu erzeugen? Ist es dann, zeigt sich darin der Profi, der mit dem Moment gut klarkommt? Ich glaube, der Profi zeigt sich darin, dass er tatsächlich auf die unplanbaren Sachen unmittelbar eingehen kann. Also es sind immer andere Menschen, die heiraten. Und er ist Profi, wenn er in dem Moment auf die zwei eingehen kann, wie die beiden sind. Mhm. Das kann er nicht planen. Mhm. Ja, das ist das Ereignishafte, was es für sie ereignishaft macht. Und da darf er nicht auf, das hat dort und dort geklappt, jetzt müssen wir jetzt nochmal so machen, das wird auf jeden Fall nichts. Ja, so. Also das fällt mir auch, wenn ich Unterricht halte. Ne? Also mir fällt dieses Online, also die Online-Version, das ist wirklich ein vollkommen anderes Medium. Mhm. Und wenn man direkt, also wenn ich Malerei unterrichte und ich bin mit den Schülern, kann ich zum Beispiel im Mittwochkurs, also ich habe einen Mittwoch- und einen Freitagkurs, und dann kann ich mir im Mittwochkurs genau das gleiche vornehmen wie beim Freitagskurs und es funktioniert nicht genauso, weil die Leute sind anders, die Tageszeit ist anders, in 3 Tage sind fortgeschritten. Stellen andere Fragen. Und man ist viel authentischer und klarer in dem Vermitteln von den Dingen, die man für wichtig erachtet, wenn man auf die Menschen eingeht. Ne? Also wenn man auf die Menschen eingeht und dann kann man viel intensiver damit umgehen. Das ist natürlich schwierig. Also jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo ganz viel über Online vermittelt wird. Du machst das ja auch. Du machst Online-Unterricht. Wie gehst du damit um? Ja, ich habe ziemlich viele Gesundheit. Ziemlich viele Online-Vorlesungen. Das ist jedes Mal natürlich was anderes. Aber das ist es präsent. Also das ist nicht das Präsenz. Also direkt ist es leiblich in der Anwesenheit auch so. Das Problem online oder nur technologisch vermittelt ist, dass es das noch ein bisschen schwieriger macht, wirklich auf die Leute einzugehen. Also weil Bestenfalls sieht man sie und hört man sie. Es ist natürlich auch möglich, da kann man kaum was machen, dass die einfach so ihr Bild wegschalten und da stehen nur noch die Initialen und du redest so gegen eine Wand, kannst auch nicht wirklich was machen, außer insistieren und sagen, hier, macht eure Kameras an. So. Also es ist weniger von Ereignishaftigkeit geprägt als leibhaftig anwesend, sage ich mal so. Ja. Also mal ja auch bei deinem Thema in Praxis, ja. Ne? Und Leib, also der Leib, also der direkte Kontakt ist wirklich was anderes, ne? Also weil es eben nicht nur das Sprechen ist und nicht nur der flache Bildschirm des Videos, sondern es ist ja die Gestik, die in den Raum geht, die Fältchen, die man sieht beim Lachen. Und die direkte Kontakt, also es ist nicht nur die Sprache, das Abstraktum der Sprache, sondern es ist der ganze Mensch, der die Sprache irgendwie übersetzt mit Bewegungen, mit Abwenden, mit Zuwenden und so. Also ist es eigentlich fast ein Mysterium, was man nicht so richtig greifen kann. Also was viele ja natürlich ins Ratio reinkriegen wollen, aber was irgendwie schwer greifbar ist. Ja. Also ich habe da so ein, also stell dir mal vor, man fährt irgendwo hin, freut sich auf einen Besuch, ne? Und hat Menschen schon lange, passiert ja jetzt vielleicht auch, lange nicht gesehen. Und freut sich und stellt sich eigentlich eine Sache vor, die aber schon Wochen vorher passiert ist. Also man denkt, es wird genauso. Also, aber die Menschen sind ja auch, haben sich verändert in den, was weiß ich, vielen Wochen, die man nicht gesehen hat, sind älter geworden, haben andere Erlebnisse und sind nicht mehr in diesem Moment, den man einmal erlebt hat. Yeah. Und dann ist eine gewisse Enttäuschung, das Ende einer Täuschung da. Entweder positiv oder negativ und ist der Moment nicht dieses Ende einer Täuschung von einem Gedankengang, den man vorher hatte? Ja, aber nicht so bewusst, sondern als leiblicher Einschlag. Also eine Enttäuschung auf jeden Fall, würde ich sagen, aber sozusagen im Sprung, im Blitz, im Umschwung. Also nicht in einer Enttäuschung, wo ich jetzt eine andere Definition auf einmal habe, also rational sofort erklärbar, sondern diese Enttäuschung drückt sich sowohl als das, was auf mich als Moment zukommt, als auch in meiner Reaktion darauf, leiblich aus. Also ob dieses Ereignishafte, also ein Blitz, der Übermensch als Blitz, als Ereignis, als das Moment, ja, im Zarathustra zum Beispiel, hat dieser Blitz eine Chance, wenn er nicht direkt tatsächlich als Naturereignis neben mir einschlägt, sondern irgendwie, wenn ich das im Fernsehen sehe oder über Bildschirm, also dann beschriftet das nicht. Ich glaube, da kann man sich gut distanzieren, ja. Und diese Distanz ist halt Moment hat keine Distanz eigentlich. Also für einen Moment, für diesen Moment gibt es kurz keine absolute Unmittelbarkeit. Das ist spannend, dass du dieses Beispiel nimmst. Ich habe dieses Beispiel erlebt. Da war meine Tochter noch ganz klein im Kinderwagen und es war sehr schwül und bin in Leipzig einfach eine Straße hochgelaufen, wo ich wohnte, Richtung Kalibnestraße und laufe die andere Straße wieder runter. Also wir waren zur Apotheke, was weiß ich, ganz, ganz Alltag, ne? So. Und aus dem Nichts, wirklich aus dem wirklich Nichts, es war schwül, es war kurz vorm Gewitter, aber vorher kein Blitz, schlug wirklich ein Blitz in diese Straße ein. Und ein paar Sekunden später wäre ich an dieser Stelle gewesen. Also ich war vielleicht noch, vielleicht 100, 150 nicht mal, vielleicht 100 Meter entfernt. Das ist natürlich für einen Blitz überhaupt nichts. Und die hatten da irgendwie Bauarbeiten und irgendwie ein Bagger stand da. Und ich habe richtig diesen Blitz einschlagen sehen. Und dieses Gefühl, Sekunden noch entfernt zu sein, also und vielleicht dann nicht mehr da zu sein, das ist wirklich, also das ist in dem Alltag, der ganz normal stattgefunden hat. Das ist schon eine Sache, also du sprachst auch von Tod, ne? Also dieses, es gibt Momente, die man nicht haben möchte. Es gibt Momente, die aber wunderschön sind. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du sagst, kommt dir sofort als angenehmer Moment, den du nicht missen möchtest? Naja, die Liebe, da nimmt man sofort dran. Also das wäre auch jetzt auch nicht so ausdrückbar. Also ich denke, ich hatte sicherlich so Erlebnisse, aber das sind Sachen, die sind einfach nicht erklärbar. Die hat man für sich und Ich weiß nur eins, dass sowas nicht vermittelt über ein Medium wie in einem Bildschirm funktionieren würde. Und dass diese, man sagt auch, der Blitz der Liebe, die Unmittelbarkeit, die einen da wie mit Elektrizität durch den ganzen Körper irgendwie über auch längere Zeit, nicht, also der Moment kann auch länger dauern, ja, überfällt. Das ist eigentlich eine Zeit des Verrücktseins, ja, also des Wahnsinns. Aber ein Wahnsinn, der irgendwie der irgendwie eine Anerkennung oder eine Entschuldigung hat in der Gesellschaft. Eine Anerkennung oder eine Entschuldigung, das ist ja richtig gut, weil ja. Ich habe die ganze Zeit, als du erzählt hast, habe ich so gedacht, naja, weil du Zeit, wir hatten ja schon mal das Thema Zeit, also ist der Moment eine Zeitunterbrechung, der eine Wertigkeit bekommt. Ein bestimmter Punkt, den man herauszieht, aus welchem Grund auch immer, in der Folge von Dingen, die passieren, und dem man sagt, der ist wichtig oder der ist schlecht oder der ist gut oder wie auch immer. Ekstase. Ja, Ekstase ist auch so ein Moment, dass die Zeit durchbricht, wo man jenseits der Zeit ist und wo man irgendwie dann zurückkehrt und sich dann reflexiv so ein bisschen erinnert, vielleicht auch nicht. Ja. Der Rausch, ja, der Rausch, der Höhepunkt des Rausches ist die Ekstase und das ist das Moment. Nach diesem zweiten Gesprächsteil hören wir jetzt ein Lied von Paul Noé und Charlotte Gendreau mit dem Titel Jour de Nuit. Im Anschluss folgen noch zwei kleinere Gesprächsnotizen. Jour de nuit, je marche à l'infini, une plage à l'orée. Je me sens transporté pour au-dessus de ce jour de ma vie. Beauté, beauté, j'aspire, j'admire, je rêve, je réalise, c'est moi, t'es les yeux qui m'entourent, qui m'entourent. Magie, je me suis éloigné de cette galaxie. Je suis enfant parti, perché sur mon île. Je recharge mon énergie, j'aspire, j'admire, je rêve, je réalise. C'est moi, t'es les yeux qui m'entourent, qui m'entourent. Profiter de mon identité, je vais m'accorder de me libérer, délivrer mes pensées d'une jeunesse émerveillée, émerveillée. J'aspire, j'admire, je rêve, je réalise, je réalise. Wir hatten uns gerade über John Cage unterhalten und da gibt es dieses Stück 4 Minuten 33, ne? Also wo die Musiker auf die Bühne gehen und nichts machen. Und das ist ja auch ein Moment, der passiert, wo ein Leerraum passiert, ein Zwischenraum. Und dieser Zwischenraum, hat man ja, schließt sich ganz gut an das andere an vom letzten Mal, würden wir jetzt einfach mal bringen. Also um den Moment erlebbar zu machen. Also wir würden jetzt 15 Sekunden schweigen. Schweigen sitzen hier am Tisch und lassen einfach das Aufnahmegerät laufen und dann kommen die Geräusche, die jetzt kommen. Jetzt? Jetzt. Moment erwischt, es regnet. Es gießt. Es gießt, wir können ja nicht weg. Das ist ein sehr einprägsamer Moment. Mitten auf der Bühne. Mitten auf der Bühne, trocken, aber über das Gehör irgendwie gefühlt nass. Ja, gefühlt nass und kalt. In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt dein Schicksal seinen Lauf, erlischt irgendwo ein Stern, scheint das Glück unendlich fern, werden Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen, werden Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört. Und irgendwo wird's gerade Sommer und anderswo schon Herbst. Und Menschen glauben fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an dass du gerade hier bist, in diesem Moment. In diesem Moment schließen Augen sich für immer, scheint ein kleiner Hoffnungsschimmer, wird ein geschenktes Herz zur Last und durch Mitleid Geld gemacht. Wird ein Mensch zum Kampf gedrillt und ein Diktator altersmild, wird die große Chance verpasst und am Sterbebett gelacht. Und hinterm Licht wartet ein Tunnel und am Tunnelende Licht. Nur dass ein Plan dahinter steckt, zeigt sich für mich nicht. Und als einer von Millionen schau nach oben, frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühl ich, dass du gerade hier bist, in diesem Moment. Fragen nach dem großen Sinn, der die Welt durchzieht, versenden sich im All und schwingen mit in jedem Lied. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Am 30.05. hatte ich eine Ausstellungseröffnung in der Kirche Ragewitz, das ist bei Grimma. Das war also der letzte Samstag. Und anlässlich dieser Ausstellung findet das jetzt folgend aufgezeichnete Gespräch statt. Gesprächsführerin war Ute Hartwig-Schulz, die mir Fragen gestellt hat. Und im Anschluss nach diesem Gesprächsteil werden wir nochmal Musik von Henry Morricone hören. Ich würde mich aber jetzt schon mal von euch verabschieden und freue mich sehr, euch wieder zu hören in den nächsten Monat. Es sei mir vergönnt, 5 Fragen zu stellen. Und bitte nicht so sehr in die Diskussion, weil ich denke, die Fragen sind schon so, dass du vielleicht auch gut genug, glaube ich, erklären kannst. Dem Kirchenvorstand habe ich Britta Schulze als Malerin in der Tradition des deutschen Expressionismus vorgestellt. Immerhin kommen Penck und Baselitz aus Sachsen. Die hätten ihre Freude gehabt an Britta Schulze. Wie siehst du dich selbst in dieser Zuordnung? Ich glaube, ich muss erst mal erklären, wer Penck war. Also Penck ist ein Maler gewesen, der in Dresden studiert hat und der so in den 70er und 80er Jahren nach dem Westen gegangen ist und einer der berühmtesten, bekanntesten Maler im deutschsprachigen Raum geworden ist, der sehr wild gemalt hat, der in den 80er, die 80er Jahre waren sehr eine Malerei, die wirklich aufbrechend war, die so Tabus brechen wollte. Und ich muss sagen, ja und nein, weil ich würde mich nicht in der Reihe von Penck sehen. Also das ist, der Aufbruch war vielleicht in den 80er Jahren wirklich notwendig und wichtig, aber ich bin in einer anderen Zeit drin. Also ich habe in den 90ern studiert und die 2000er Jahre sind eigentlich so der Beginn meiner Karriere oder der Beginn des Bildermalens. Und für mich ist eigentlich eher das Bild wieder wirklich als Bild zu betrachten. Also Penck hat es oftmals, kennt man, expressiv wie zerstört und in Frage gestellt und wollte was verändern und wollte die Sichtweisen verändern. Und das natürlich für Menschen, die sonst gewöhnt sind, eigentlich sehr real in die Welt zu schauen, also sehr genau zu sehen, was sie sehen und sich auf einmal was vorzustellen, was sich da verändert. Aber er war natürlich aufbruchgebend und wenn man so will, Beuys auch für mich. Die haben vorgearbeitet und so kann man wieder lyrisch zurückkommen. Man kann wieder bildhafter werden, man kann wieder beschreiben, man kann Figuren wieder sehen, lernen und auch sehen können. Und ich denke, das kann man bei diesen Bildern. Die sind expressiv, sie sind frei, aber man kann die Figuren schon erkennen. Also man kann die Figur als Frau, als Mann erkennen und eben vielleicht auch als Engel im hinteren Bereich, also schwangeren Engel. Aber da ist es wirklich auch die Farbigkeit, die sicherlich expressiv heißt, krass, sehr stark, sehr heftig in der Farbe ist, also nicht so abgetönt, vorsichtig, nuanciert. Und ich denke, das ist wirklich mein Markenzeichen, die Farbe kräftig zu setzen und auch die Bewegung dazu. Also mir wurde schon mal gesagt, dass ich da irgendwie in die gestische Malerei gehe, wehre ich mich ein bisschen. Ich mache auch Performance, da würde ich schon sagen, da spielt die Gestik, also ich male live zur Musik und zum Text, auch oft auch in Kirchen, selbst sogar schon mal zu einem Gottesdienst in der Markkleeberger Kirche bei Frau Pfarrerin Bickhardt-Schulz. Das war sehr schön, es war ein besonderes Erlebnis. Da kann man sagen, dass es eine gestische Malerei ist. Also gestisch heißt wirklich in einer großen Geste ranzugehen. Aber ich denke, dass man trotzdem auch, wenn man laut ist in der Farbe, stark in der Farbe, kräftig in den Figuren, trotzdem sensibel sein muss, um die Themen zu behandeln. Und die sind hier wirklich vielleicht auch bezogen auf diese Kirche. Es hat was mit Geburt, mit Liebe und Tod zu tun. Und das sind schon besondere Momente, wo wir dann nochmal darauf hin zurückkommen, die eigentlich ganz wichtig sind. Also was ist im Leben besondere Momente? Was sind das, ja? Ja, genau. Zur Performance komme ich noch. Du nennst sie ja auch Fraktal der Zeit, deine Ausstellung. Mhm. Fraktal der Zeit hat ja auch etwas mit dem Moment zu tun. Meine zweite Frage lautet, deine Bilder krachen ja so von Impulsivität und Farbe, besonders bei der Geburt oben. Was passiert in dem Moment, wo du sie malst? Mhm. kommt oftmals, also da würde ich jetzt mal krass also antworten, weil also es kommt immer ganz schnell die Frage, wie lange hast du denn für ein Bild gebraucht? Ne? Und dann muss ich immer erst mal schlucken. Das ist immer schwer zu beantworten. Das ist nicht so, wie man... Also Picasso hat mal geantwortet, er hat 70 Jahre gebraucht, um den einen Strich zu machen. Also das ist immer ganz viel erfahrungswert und diese explosionsartige Form, die man vielleicht in den Bildern sieht, ist wie so ein kalligraphisches Niederschreiben, wie so ein japanischer Tuschezeichner, der den Kringel immer wieder machen muss und durch das unglaubliche Training irgendwann das sehr schnell machen kann. Aber um das schnell machen zu können, muss man im Vorfeld für sich selbst das erarbeiten. Also inhaltlich und auch die Formen, die man nach dem Inhalt zuordnet. Und deswegen vielleicht explosionsartig, weil ich denke, die Kraft, die man hat, auch etwas zu tun und auch malen zu können, sicherlich sehr unterschiedlich sein kann in der Ausdrucksweise. Also es kann ein sehr schönes, feines, ganz genau gemaltes Bild, wo jeder sagt, wow, ich kann alles erkennen. Ich sehe den Berg, ich sehe das Haus, ist auch sehr schön. Es ist ein Handwerk, was man sehr gut beherrschen kann. Aber mit dem Beginn der Fotografie fängt was anderes an. Wir können mit unseren Bildern, die wir jetzt malen, Ausdruckswerte schaffen, können Gefühle rüberbringen. Und die sind manchmal eben nicht ganz so eins zu eins dem, was wir sehen, sondern das Gespür ist manchmal viel stärker. Und da habe ich für mich eine Malerei gesucht, die natürlich auch wichtige Lebenspunkte deutlich machen, die auch stark sein muss, also die in der Explosionsartigkeit auch stark sein muss. Und ich weiß, dass man sicherlich in der, kennt man aus der Kunstgeschichte, lyrische Darstellung eines wunderbaren, schönen Frauenbildes sicherlich sehr schön ist. Aber für mich ist es die Form, etwas deutlich zu machen und über dieses Deutliche wieder zurückzuführen in eine Sache, um das zu spüren. An mir geht es wirklich ums Gefühl. Mhm. Kirchenräume wie dieser hier, die werden ja in der Regel durch Musik verstärkt. Wir hatten es vorhin schon erleben dürfen. Du verstärkst diesen Kirchenraum mit deiner Malerei. Dennoch habe ich folgende Frage. Ich habe dich in Performance erlebt, wo du auch mit Musik malst. Mhm. Wie verstärkt die Musik das Ereignis des Momentanen? Also so ein Bild ist ja im Atelier gemalt immer was sehr Stilles. Also der Maler steht, sitzt, wie auch immer, die Malerin im Atelier alleine. Und wenn man auf einem Bühnenraum oder in dem Falle, also in einem Kirchenraum steht und vor Publikum malt, ist das ein ganz anderer Prozess. Dann spielt der Moment eine ganz, ganz große Rolle, weil die Langsamkeit oder die Schnelligkeit einer Zeit, und dadurch sind wir wieder im Fraktal der Zeit, also jeder fragt sich, was ist Fraktal? Ich kann es mal kurz erklären. Fraktal gibt es in der Mathematik, es gibt es im Universum. Fraktal ist eigentlich ein Muster, wenn man es genau nimmt, was sich nach innen und nach außen unendlich verkleinert oder vergrößert. Also spielt in der Physik mittlerweile auch eine große Rolle, ist ganz uraltes Wissen, haben die Ägypter schon gewusst. Und ich greife es wieder auf. Und das Interessante ist dieser geometrischen Formen, die sich sozusagen in der Zeit auch darstellen lassen. Also man kann sie unendlich verkleinern, unendlich vergrößern. Irgendwo kann man einen Punkt setzen, wo man sagt, das ist dieser Moment. Weil wo gibt es, also das Leben ist ja auch so, es ist eine ständige Fortführung. Es gibt aber Momente, die sehr wichtig sind. Und die Momente ist zum Beispiel Tod, Geburt, auch Liebe und wichtige Momente, die einen das Leben weiter prägen und wichtig erachten. Und das Fraktal der Zeit ist auch ein wunderbarer Ausdruck für einen Moment, genauso wie wir hier stehen. Diesen Moment werden wir nie wieder haben. Also, und so ist es auch, wenn man auf der Bühne steht. Man kann die Musik einstudieren, aber dieses Besondere eines Raumes, auch eines sakralen Raumes, einer Kirche, ist etwas Magisches schon. Also, dass ich jetzt hier vorne stehen darf, das ist eigentlich, ich fühle mich sehr geehrt, ne? Weil es ist ein sakraler, wichtiger Ort, der auch viele Menschen verbunden hat, hier zu sein. Und wenn man was bringt, ist es ein ganz besonderer Moment. Und den kann man im Atelier absolut nicht wiederholen. Das geht nicht, weil das Atelier hat einen anderen Raum. Also und die Langsamkeit des Ateliers und die Langsamkeit des Malens im Atelier ist eigentlich eine Langsamkeit des Denken und Fühlens, was wichtig ist, um etwas zu erfahren. Und die Schnelligkeit eines Momentes wie jetzt ist auch wichtig für die Erfahrung, die man zum Malen braucht. Ja. Komme ich zur vierten Frage. Das Aquarell, Sie kennen es, ist eine Technik, wo man relativ schnell sein muss. Das Wasser zerfließt. Man kann das nicht nochmal wiederholen. Der Pinsel darf nur einmal eingetaucht werden. Wir kennen alle Hans-Peter Hund, denke ich. Also ist der beste Aquarellist unserer Region mit seinen atmosphärischen Aquarellen. Mir ist ein Rätsel. Wie gelingt dir dasselbe auf so einer riesigen Wand? Da ist doch jeder Pinselstrich so wichtig. Also ich bin große Verehrerin von Hans-Peter Hund, weil er in einem Aquarell, sind ja nicht größer als so, ne? Also diese Landschaft, die er wunderbar einfängt, also mit einer, aber er fühlt sie auch. Er malt sie nicht nur ab, könnte man auch vom Foto abmalen, sondern er fühlt sie und das sieht man an diesem Bild. Und er ist auch so ein Mensch des kleinen, feinen Striches und der kleinen, sage ich jetzt mal, Wasserpfützen auf seinem Bild, die zum Aquarell notwendig sind. Für mich reicht manchmal noch nicht mal diese Fläche von 2,10 Meter von 2,10 Meter. Ich würde mir mal wünschen, noch größere Flächen zu haben. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht weil ich selbst groß bin. Ich glaube nicht, dass es das Einzige ist, sondern es ist vielleicht, wie man im Fraktal eine Sache ganz klein und trotzdem richtig machen kann, so kann man sie ganz groß und vielleicht auch richtig machen. Und der Weg, den ein Pinsel braucht, der braucht auch eine gewisse Souveränität, also es durchführen zu können, weil in dem Weg passiert viel. Also wenn der Pinsel einfach lang gestrichen wird, da passiert ganz viel. Und die Nuance, etwa den Pinsel kurzer zu führen, da muss man eine ruhige Hand, einen besonnenen Geist haben. Ja, und ich brauche manchmal die große Wegführung. Ich glaube, das Rätsel wird nur größer. Momentan, also verzeih mir diese letzte Frage, momentan, wäre es unter Umständen für dich ein Thema, Menschen mit Gesichtsmasken zu malen? Nö, gar nicht. Ich hatte mal in einer Ausstellung mitgemacht, also das hieß, also hinter dem Schleier. Und da hatte sich das aber um die orientalische Frau gedreht, also eigentlich diejenige, die nur in bestimmten Ländern ja verschleiert sein muss. Also es war Afghanistan mit der Burka und so weiter. Und es hat mich interessiert, weil ich selbst mal 3 Wochen zu einer Hochzeit im Iran war. Und da laufen die aber zum Beispiel gar nicht so verschleiert rum, sondern die haben nur ein Kopftuch. Und da hat es mich als Mensch, wo ich immer denke, ich bin doch sehr selbstbewusst als Frau, schon interessiert, warum man sich verschleiert, warum man das Gesicht wegnehmen muss. Das ist ein langes Thema, würden wir jetzt hier nicht aufmachen, aber Corona-bedingt dieses ist schon interessant, ne? Man sieht nur die Augen. Man muss die Leute sozusagen im Bus, wenn man im Bus sitzt oder im Zug, nur über die Augen analysieren. Das ist auch sehr schön. Aber ich finde es schon schön, Gesichter zu sehen. Und da würde ich jetzt vielleicht auch wieder zurückführen. Die Gesichter, die oben sind, das sind jetzt nicht direkt Menschen, die ich kenne, sondern sagen wir mal so, das sind Menschen, die sind zu mir gekommen. Die sind im Atelier entstanden und da ist es ja, einer hat es auch gesagt, ein bisschen verwaschen, aquarellisiert, ne? Also ineinander fließend. Und das finde ich manchmal schön, dass man nicht genau alles erkennt, sondern dass man dadurch vielleicht, ist es wie, ein bisschen wie so ein Geist, der in etwas reinfährt und auf einmal dadurch ein Charakteristikum deutlicher zu sehen ist, weil man vielleicht nicht jede Sache sehen kann, sondern eben vielleicht nur stark die Augen, die Nasen und den Mund. Und er viel charakteristischer dadurch ist. Aber Vorschreiben mit dem davor, das ist momentan nicht dran. Nee. Ja. Vielen Dank. Ja, bitte. Gut.